Heute geht es weiter mit unserer Botschaft, du und der Heilige Geist. You and the Holy Spirit. Du und der Heilige Geist. You know, to be able to know God, you need the Holy Spirit. Um in der Lage zu sein, Gott zu erkennen, brauchen wir den Heiligen Geist. To be able to know the true God, den wahren Gott zu kennen, you need the Holy Spirit. Brauchen wir den Heiligen Geist. Amen. Amen. To be able to submit to the true God, um uns dem wahrhaftigen Gott hinzugeben, you need the Holy Spirit. Brauchen wir den Heiligen Geist. To be able to hear the voice of the only true God, um die Stimme des einzig wahrhaftigen Gott zu hören, brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Without the Holy Spirit, ohne den Heiligen Geist gibt es nichts, was hier auf Erden getan werden kann für uns Kinder Gottes. We need him so much. Wir brauchen ihn so sehr. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you are already baptized in the Holy Ghost, wenn wir schon getauft sind im Heiligen Geist, have relationship with the Holy Spirit. Beziehung haben mit dem Heiligen Geist. Allow the Holy Spirit to direct the life that the Lord has given you. Zulassen, dass der Heilige Geist das Leben führt, was er uns gegeben hat. The life the Lord gave us can never be controlled by the flesh. Das Leben, was uns der Herr gegeben hat, kann niemals durch das Fleisch kontrolliert werden. It is for the Holy Ghost to control. Das für den Heiligen Geist erst kontrolliert. That life belongs to the Holy Spirit. Dieses Leben gehört dem Heiligen Geist. And without the Holy Spirit, you cannot even know what to do. Und ohne den Heiligen Geist weißt du gar nicht, was du zu tun hast. You need the discerning of the Holy Spirit. Du brauchst die Erkenntnis des Heiligen Geistes. The discerning of the Spirit to know the truth. Um die Wahrheit zu erkennen. There are a lot of lies everywhere today. Es gibt viele Lügen überall. Especially through churches. Besonders durch Gemeinden. Especially through pastors. Besonders durch Pastoren, you see, prophets, Propheten, Religion. Without the help of the Holy Spirit, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes, we cannot discern the Spirit that is speaking to us. Können wir den Geist nicht erkennen, der zu uns spricht? All that is speaking through us. Und der durch uns spricht. Amen. Amen. Born again is inside. Das Wiedergeborensein ist von innen. Amen. Amen. It is a change in your spirit. Es ist eine Veränderung in deinem Geist. Amen. If you are believing the life of that is satanic life, that is demonic life. Wenn du ein dämonisches Leben geführt hast. You see, if you are believing the life that the Lord does not want you to live. Ein Leben, was der Herr für dich nicht wollte. Wenn du wiedergeboren bist, wirst du dieses Leben immer noch führen. Erst wenn das, was in deinem Geist ist, in deine Gedanken kommt. And now, then, it now control your body. Und deinen Körper kontrolliert. Praise the Lord. Halleluja. Born again is inside. Wiedergeboren sein ist von innen. Amen. Amen. It means a change in the spirit. Eine Veränderung im Geist. Amen. Remember, the spirit never dies. Erinnert euch, dass der Geist niemals stirbt. God did not create the spirit to die. Gott hat den Geist nicht erschaffen, damit er stirbt. Amen. And that is why the spirit, your spirit live forever. Deswegen lebt euer Geist für immer. Amen. If you are saved or not. Ob du errettet bist oder nicht. Your spirit is going to live forever. Dein Geist wird für immer leben. But at the end, they are going to go to the destination that they have chosen. Aber am Ende wird dieser Geist und die Seele da sein, wo man selbst entschieden hat, wo es hingehen soll. If they choose Christ, wenn sie sich für Christus entscheiden, they will go and be with the Lord. Dann werden sie beim Herrn sein. But if they do not choose Christ, they have where they are going to live forever. They are going to be tormented and be burned forever. Aber wenn sie Christus nicht haben, werden sie in die Hölle gehen und für immer dort brennen. Praise the Lord. Again, you're born again is inside. Dein wiedergeboren sein ist innen und nicht außen. Das kann nicht jeder sehen. No one can see your spirit. Keiner kann deinen Geist sehen. You yourself cannot even see your spirit. Und du selbst kannst deinen Geist noch nicht mal sehen. Amen. You cannot feel the spirit. Du kannst den you cannot see, hear, feel or smell, taste the spirit. The five senses does not work in the spiritual realm. Die fünf Sinne funktionieren im geistlichen nicht. Amen. You believe. That's how things work in the spirit world. You believe. It is according to your belief. Es ist nach deinem Glauben funktionieren Dinge. Baptism of the Holy Spirit bring out what is inside. Die Taufe des Heiligen Geistes bringt das raus, was innen drin ist. Amen. If you are born again, your spirit is saved. Wenn du wiedergeboren bist, ist dein Geist errettet. Your spirit is perfect. Dein Geist ist vollkommen. Your spirit is Jesus Christ Dein Geist himself. Ist Christus selbst. You are now one with him du bist in eins your mit spirit. Ihm im Geist. But your mind is Deine still Gedanken a dead mind. Sind tot. Your mind can still work against you. Deine Gedanken können immer noch gegen dich arbeiten. Amen. Amen. Because of the old program. Wegen dem alten Programm. No, the program, the dead program that have been recorded there. Diesen toten Programm, was schon immer da war. All you have been learning, all you have been alles, was du gelernt hast. You know everything of the natural alles von der natürlichen Welt. That you, you know, they are all, you have them in your mind. They are programmed there. Das ist alles dort programmiert. But you need the Holy Spirit. Und du brauchst den Heiligen Geist. That will help you. Hilft, to clean the board. Diese Tafel zu bereinigen. Amen. Amen. If a board, if you write on the board, you cannot write again on that same board, except you clean that board and be able to write on the board. Du kannst eine beschriebene Tafel nicht nochmal beschreiben. Amen. Amen. And the Holy Spirit will now help us with the truth. Und der Heilige Geist wird uns dann mit der Wahrheit helfen. That will now kick out all the lies of Satan. Die ganzen Lügen des Teufels dann the lies of religion. Die Lügen von Religion. The revelation of religion of Satan that have been in our mind. All die Lügen von des Teufels, die in unseren Gedanken waren. We are able to get rid of them through the help of the Holy Spirit. Diese von uns fernzuhalten durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Amen. Amen. It helps us to clean our mind. Es hilft uns, unsere Gedanken zu reinigen. You don't need to clean your mind before coming to the Holy Spirit. Du musst deine Gedanken nicht reinigen, bevor du zum Heiligen Geist gehst. You accept the Holy Spirit. Du akzeptierst den Heiligen Geist. And it helps you to clean your mind. Deine Gedanken zu reinigen. As you have relationship with him. Wenn du Beziehung hast mit ihm. It is a process. Das ist ein Prozess. It is not just a day job. Es ist nicht eine Arbeit von einem Tag. He continue to reveal the truth to you. Sondern er offenbart dir die help Wahrheit. You to understand the truth. Dir, die Wahrheit zu help verstehen. You to know how to live in Christ's kingdom. Wie du im Königreich von Christus lebst. Two kingdom on earth. Es gibt zwei Königreiche auf the Erden. Natural kingdom. Das natürliche Königreich. And that is what is also called the supernatural kingdom. Und das übernatürliche Königreich. If you are born again, wenn du wiedergeboren bist, you are born into the supernatural kingdom. Bist du geboren in ein übernatürliches Königreich. The flesh cannot control you there. Das Fleisch kann dich dort nicht kontrollieren. Amen. Amen. Satan cannot even control you there. Der Teufel kann dich dort nicht kontrollieren. You know, Satan's world also is a supernatural world. Die Welt des Teufels ist auch eine übernatürliche Welt. Amen. Amen. And that's why it's able to control the natural world. Das natürliche zu kontrollieren. And that's why Satan's world is able to control the flesh. Deswegen ist die Welt des Teufels in der Lage, das Fleisch zu kontrollieren. Because the supernatural world, the spiritual world, die geistliche controls Welt the physical world. Kontrolliert das physische. Praise the Lord. Halleluja. If you are born again, wenn du wiedergeboren bist, danken wir Jesus. But your mind. Deine Gedanken. You need the Holy Spirit. Dann brauchst du den Heiligen Geist. To bring what you have in your spirit damit das, was your in deinem mind. Geist ist, in deine Gedanken kommt. And what is in your mind, und was you in deinen always Gedanken control ist, wird immer your body. Deinen Körper kontrollieren. Amen. Amen. You cannot talk about the Holy Spirit without talking about revelation. Du kannst nicht über den Heiligen Geist sprechen, ohne über Offenbarung zu sprechen. Praise the Lord. Halleluja. Because the natural man cannot see the spiritual world. Der natürliche Mensch kann die geistliche Welt nicht sehen. We just need the help. We need the help. A helper. Ein Helfer. And we need the helper that can help us, you know, that will reveal what is in the spiritual world. Der uns offenbart, so that we can now understand it here on earth. Was hier auf Erden ist. Amen. Amen. Then you know if you are here, you are born again. You need the supernatural power to be able to know what your victory in the spiritual world. How to live the life of the spirit of Christ in this natural world. You need the help of the Holy Spirit. Du brauchst den Heiligen Geist, um das Leben von Christus hier auf Erden zu führen. And without the Holy Spirit, you cannot ohne live the life Heiligen of Geist Christ. Du das Leben von Christus because the life of Christ is another life entirely. Ist ein anderes Leben. It is a life that that the natural mind cannot understand. Es ist ein Leben, was der natürliche Mensch nicht versteht. It is a life that the natural life, the natural mind cannot live. Der natürliche Mensch nicht leben kann. It cannot lead you. Er kann es nicht führen. The natural mind can do nothing. Kann nichts tun. In Christ's world. In der Welt von Christus. And that's why, you know, once it comes to the Holy Spirit, um den Heiligen Geist geht, you see, help you tonight, brings you, takes you out of the natural world. Raus aus der natürlichen Welt. Now help you to know, to understand the spirit world of Christ. Die geistliche Welt von Christus. How to live there. Wie wir dort leben. How to speak there. Wie wir dort sprechen. How to sit there. Wie Dinge dort sehen. What the Lord desire will not be your desire. Was der Herr möchte, das wollen wir. What the Lord wants you to seek will not be what you desire to seek. Wir werden dann uns wünschen, das zu sehen, das zu suchen, was der Herr möchte. Praise the Lord. Halleluja. We cannot talk about the Holy Spirit without talking about Revelation. Wir können nicht über den Heiligen Geist sprechen, ohne über Offenbarung zu sprechen. We will go into the definition of Revelation. Wir werden heute über die Bedeutung von Offenbarung sprechen. But before that, let us quickly talk about the revelation that the Lord does not want for us. Lass uns über eine Offenbarung sprechen, die der Herr für uns nicht möchte. There is the revelation that the Lord does not want for us. Eine Offenbarung, die der Herr für uns nicht möchte. Because it's not only Christ that reveals things to you. Ja, nicht nur Christus offenbart uns Dinge. I mean, it's not only the Holy Spirit that will reveal things to you. Nicht nur der Heilige Geist offenbart uns Dinge. Satan also reveals things. Der Teufel offenbart uns auch Dinge. To people. Uns Dinge. To his children. Seinen Kindern. And he always wants to reveal things to God's children. Will den Kindern Gottes immer Sachen offenbaren. And that's why you need the help of the Holy Spirit. Deswegen brauchen wir die Hilfe des to Heiligen be able to design what it is revealed to you. Was offenbart ist von if ihm. It is Christ or that of Satan. Ob es Christus ist oder der Teufel. Amen. Is somebody getting it? Ja. Praise the Lord. Halleluja. Again, Satan also reveals things. Der Teufel offenbart auch Dinge. If you look at all these religious masters, the religious leaders, religiösen Führer, the religious, you know, masters, you know, those that brought about religion, like the Muslim, the Hare Krishna, the Buddha, you know all these different types of religion. Die ganzen Religionen. You know, if you look at them, they have leaders. Sie haben Führer. They have leaders, and there's something reveals something to them. Ja, und irgendetwas wurde ihm offenbart. The Spirit reveals something to them. Der Geist hat ihnen etwas offenbart. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, if you look at these religious leaders, wenn du diese religiösen Führer anschaust, you know, something reveals something to them. Etwas hat sich ihnen offenbart. You know, it is not Christ. Das ist nicht Christus. Christ is not religion. Christus ist nicht Religion. You know, Satan revealed things to them. Der Teufel hat ihnen Dinge offenbart. It's like, for example, Muhammad saw something. Wie Muhammad beispielsweise. He hat heard gesehen, something. Etwas gehört. And from there, he now has his own religion. Hat er seine eigene Religion. Amen. Amen. We have to be very careful of what we hear. Wir müssen aufpassen vor dem, was wir hören. Somebody getting it. Yeah. Amen. Amen. Satan transformed unto the angels of light. Der Teufel verkleidet sich als Engel des Lichts. Let us go to 2 Corinthians 11. 2. Korinther 11. Praise the Lord. Halleluja. 2 Corinthians 11. 2. Korinther 11. Amen. Amen. From 13 to 15. 13 bis 15. He said, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ. And no marvel, verse 14. For Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are to be very careful of revelation. Amen. Amen. There are a lot of evil revelations everywhere. There are lies. Lügen. There are a lot of lies everywhere. Viele Lügen überall. That Satan, you know, he transforms himself as the angels of light. Der Teufel, er verwandelt sich als Engel des Lichts. You see, and reveal things to people. Und offenbart Menschen Dinge. And these people, you know, they just pursue what they have seen or what have been revealed to them. They pursue them. Und Leute sind hinter dem her, was ihnen gezeigt wurde. I will talk about this in two sides. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. And you know, and that is one of the reasons we do not pursue or seek revelation. Deswegen suchen wir nicht nach Offenbarungen. We just believe Christ. Wir glauben an Christus. Amen. Amen. We don't pursue, seek revelation. Wir suchen we nicht seek nach Christ. Offenbarung. Wir suchen nach Christus. Praise the Lord. Hallelujah. You are blessed. Thank you. And we pray and destroy whatever is not Christ's desire for us. Wir beten und zerstören alles, was nicht der Wunsch von Christus ist in unserem Leben. Amen. You know, the religious masters or leaders. Religiöse Meister oder Führer. They saw something. Sie haben etwas gesehen. Something, you know, the spirit. There is a spirit that there are spirits that reveal things to them. Es gibt Geister, die ihnen etwas offenbaren. They are not the spirit of Christ. Sie sind nicht der Geist von Christus. It is not the Holy Spirit. Es ist nicht der Heilige Geist. The spirits reveal things to them. Geister, die ihnen etwas offenbaren. And they believe them. Sie glauben. They believe what was revealed to them. Sie haben das geglaubt. And they pursued what was revealed to them. Und sie waren hinter dem her, was der Geist ihnen offenbart hat. And they acted on what has been revealed to them. Und haben nach dem gehandelt, was ihnen offenbart wurde. Amen. We don't seek revelation. Wir suchen nicht nach Offenbarung. Amen. Amen. We see Christ. Wir sehen Christus. And if anything is revealed to us, wenn es etwas offenbart wird, we don't pursue those things. Wir nicht hinter diesen Sachen her. We pursue Christ. Wir sind hinter Christus. And if anything is revealed to us, wenn es etwas offenbart wird, we are not after believing those things. We believe Christ. Glauben wir nicht diesen Sachen, und wir glauben Christus. Is somebody getting it? Amen. Amen. And if you know, we are not after acting on those things. We are after Christ. Dahinter das auszuüben, sondern dass wir Christus ausüben. Our focus is not pursuing what have been revealed to us. Unser Fokus liegt nicht darauf, dass hinter dem her zu sein, was uns offenbart wurde. Our focus is pursuing Christ. So hinter Christus her zu sein. It is seeking Christ. Christus suchen. And not what have been revealed to you. Und nicht das, was uns offenbart wurde. It is fulfilling Christ. Christus erfüllen. Having a relationship with him. Beziehung mit ihm. And not fulfilling what have been revealed to you. Und nicht das erfüllen, was uns offenbart wurde. I don't know if somebody getting it. Praise the Lord. Halleluja. In 1 John 3:8. 1. Johannes 3:8. The Bible says pray always to destroy the works of the devil. Bittet immer, um die Werke des Teufels zu zerstören. Amen. Amen. He said that is the purpose, the reason why Jesus Christ hingekommen. To destroy the works of the devil. Um die Werke des Teufels zu zerstören. And the Lord wants us to destroy the works of the devil always. Dass wir die Werke des Teufels destroy zerstören. Seine Stimme zerstören. Destroy his revelation. Seine Offenbarung zerstören. Destroy his lies. Seine Lügen zerstören. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Satan revealed things to the religious masters. Der Teufel hat den religiösen Meister etwas offenbart. And they pursued those things. Sie waren hinter diesen Sachen her. Those things that the spirit revealed to them. Die Sachen, die der Geist ihnen offenbart hat. Those demonic spirit revealed to them. Die dämonischen Geister ihnen offenbart hat. And that is where religion is coming from. Daher kommt Religion. Amen. Amen. They really come, you know, Satan going different ways to reveal things to religious masters. Versucht den religiösen Meistern Sachen zu offenbaren. And they now develop a religion. Und daraus zeugen sie diese Religion. Amen. Amen. Jesus talks about the Holy Spirit. Jesus spricht über den Heiligen Geist. The Holy Spirit means you can also be possessed by an Holy Spirit. Und das heißt, dass wenn wir von dem Heiligen Geist eingenommen werden können, dann können wir auch von einem bösartigen Geist eingenommen werden. You know, the Holy Spirit is called the Holy Spirit. Der Heilige Geist ist der Heilige Geist. It means there are other spirits that are not holy. Andere Geister, die nicht heilig somebody sind. Get in. Ja. Praise the Lord. Halleluja. There are other spirits that are unholy. Es gibt andere Geister, die nicht heilig sind. Amen. Amen. You know, when God distinguishes, when he separates somebody, it is because he doesn't want you to be confused, to confuse him with other people. You know, he's going to separate, you know, he separated the Holy Spirit from other spirit. Er hat den Heiligen Geist separation. Von anderen Geistern abgesondert. Amen. Amen. He doesn't want you to confuse him with somebody. And also, there are spirit of lies that roam the earth, that inject, penetrate, encourage, and manifest lies. And the Holy Spirit come to destroy those lies. Amen. Amen. Und es gibt halt falsche Geister, Lügengeister, Geister, die teuflisch sind und die auch da sind, ein Ziel haben, nämlich Lügen zu verbreiten und zu injizieren, damit wir verwirrt sind und nicht wissen, wem wir folgen sollen. The Holy Spirit is called holy. Der Heilige Geist ist ein heiliger Geist. Because there are spirits that are not holy. Weil es unheilige Geister that can pollute you, gibt, die uns that can destroy you, verunreinigen that can bring lies to you. Die uns zerstören können, verwirren können. And the Lord there's a separation between There's a difference between the Holy Spirit and the unholy spirit. Was gibt einen Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und dem nicht Heiligen Geist? As we read in 2 Corinthians, he said. Wie wir in 2. Korinther gelesen haben. He said. In verse 14 of 2 Corinthians 11, he said, "And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light." 2. Korinther 11, 14. Und das ist nicht wohl verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Amen. Amen. You know, when something speaks to you, wenn etwas zu dir spricht, you need the discerning spirit. Musst du es prüfen. Amen. You need the Holy Spirit. Du brauchst den Heiligen Geist, to help you to know who is speaking. Zu wissen, wer spricht. Because something can come as angels of light. Es kann als Engel des Lichts kommen. You do not know that this is demon. Und du merkst nicht, dass es ein Dämon ist. These are evil spirits. Das sind bösartige Geister. Amen. Amen. The spirit of lies. Der Lügengeist. And some of his lies are so easy to detect. They are easy to detect. Einige seiner Lügen sind, kann man schnell erkennen. But some are so difficult to detect. Die sind schwierig zu erkennen. Amen. Amen. Some are so difficult. Einige schwierig to know that, you know, for you to know that this is not Christ. Zu erkennen, dass das nicht Christus ist, ist es schwierig. You need the help of the Holy Spirit. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen there Geistes. There are some you just know immediately. Bei einigen wissen wir direkt, dass es der Teufel ist. But there are some that andere you know the Holy Spirit have to intervene. Der Heilige Geist muss einschreiten, um uns zu helfen, klar zu machen. Like, you know, when Jesus said, "Satan, get behind me," when he told Peter that. Als Jesus zum Teufel sprach, der durch Petrus gesprochen hat, weiche von mir. You know, Peter said something. Petrus hat etwas gesagt. And this very thing was so good. Und diese Sache war eigentlich gut. You know, in the natural world, people will accept it. Würden Leute es akzeptieren? And people will call it. You love me. Und Leute würden sagen, ja, love. Es ist Liebe. You know the love of this world. Die Liebe dieser Welt. And people we embrace it. Wir werden das akzeptieren. But you know Jesus, he knows the spirit. Aber Jesus kennt den Geist. Everything. Hinter he knows allem. That this was not coming from him. Dass das nicht von ihm kommt. It was not coming from his father. Dass nicht von seinem Vater he knows kommt. It was coming from the evil one. Dass es von dem Bösartigen it kommt. It was coming from the flesh. Vom Fleisch kommt das. That Mensch. Was good then. Matthew 16. Matthäus 16. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 16. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Christ's kingdom. Without revelation, you cannot live there. Das Königreich von Christus kannst du ohne Offenbarung gar nicht führen. You cannot live there. You will live the life of lies. Du wirst ein Leben voller Lügen führen. It is not what the flesh calls the truth. Es ist nicht das, was das Fleisch die Wahrheit nennt. It is what Christ called the truth. Sondern was Christus die Wahrheit nennt. From verse 13. Vers 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" And they says, "Some say that thou art John the Baptist." Amen. Amen. We know that their Herod thought he was even John. You know that. Yeah. Amen. Amen. And your son says it's John the Baptist. Example: Herod, King Herod. Amen. Einige haben gedacht, es ist Johannes der Täufer. And some Elias. Amen. Andere Elias. And others Jeremiah. Oder Jeremiah. You know they call him a prophet. Sie haben ihn Propheten genannt. Amen. You know these are prophets: Elijah, Elisha, Jeremiah. They were all prophets. Sie waren alles Propheten. And they called Jesus one of the prophets. Und sie haben Jesus einen dieser Propheten genannt. Then it's also here all one of the prophets. Amen. Amen. Verse 15. He said unto them, "But whom say ye that I am?" Others can call him names, different names. Andere können ihn. But what about you? Was sagst du über Jesus? You know, for you to know Christ, you have to come through revelation. Christus zu erkennen, das muss durch Offenbarung kommen. Amen. Amen. It is not quoting the pastor. Nicht den Pastor. It's not quoting the you know, quoting the preacher. Oder den Prediger einfach. But you know, it is that we are able to say this is the voice of the Holy Spirit. Du hast in der Lage, was zu sagen, das ist die Stimme des Heiligen Geistes. I did not receive it from somewhere as I received it from the Holy Spirit. Vom Heiligen Geist. Amen. Amen. It is the Lord to das be able to now be saying in der Lage zu sein, das zu sagen. He said unto them, "But whom say you that I am?" I know what others are saying. Ich weiß, was andere über mich I've sagen. I've heard it now ich from gehört you. Von euch. But what about you? Aber was sagt ihr über mich? Who do you believe I am? Für wen haltet ihr mich? Praise the Lord. Halleluja. You know, who do you believe? It's a question to you and me today. Eine berechtigte Frage auch an uns. You know, who do you believe? Für wen halten wir Jesus? Wer ist Jesus Christus? And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the Living God." You know, this revelation was not even full revelation. Selbst diese Offenbarung war nicht meine volle Offenbarung. Amen. Look, if you look at this revelation, the Son of the Living God. Der Sohn des lebendigen it was Gottes. Not even the full revelation. Es war nicht mal die volle Offenbarung. You know, it was as like a photocopy. Es war wie eine Fotokopie. You know, if I'm looking for somebody. Wenn ich nach jemandem suche. And I cannot get that person in person. Und ich diese Person nicht finde. And they don't bring the picture. Und sie mir dann das Bild bringen. That does not mean that is the person. Heißt das nicht, dass das die Person ist? It's not there physically. It's somebody die Person ist nicht physisch da. I can have the picture. Wir haben, können das but Bild haben. But it is not the person. Aber es ist nicht die Person. That is not, you know, the picture does not mean it's that person that is standing before you. Weil das Bild ist ja nicht die Person selbst. So also is what was revealed even to Peter here. Genauso wurde sein Wort Petrus offenbart. And that's why, you know, if you look at this place, you know, later they have to have the deep revelation. Sie musste eine tiefe Offenbarung haben. Amen. Amen. A deep revelation to really know who Christ is. Um wirklich zu erkennen, wer Christus ist. Yeah, Peter said, answered and said, "Thou art Christ, the Son of the Living God." Hier Petrus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Jesus Gottes. Jesus is not condemned. Jesus hat ihn nicht. Jesus even bless him. Amen. Wieder sagt. He called it a blessing. Er sagt, sein Segen. But look at, put something here. Go to John 14. Aber bei Johannes 14. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We need the true revelation. Wir brauchen. We need the inner revelation. Die innere Offenbarung. The inside. To be able to know, to really zu understand erkennen, Christ. Christus in John 14. Ist Johannes 14. You know, here in John 14. Yes, you know, Peter said that Peter hat gesagt, Jesus is the Son of Jesus the Living ist der Sohn God. Des lebendigen Gottes. Amen. Amen. But in John 14, here, you know, there's a problem here. Jetzt ein Problem. In praise the Lord. Hallelujah. Let us start from verse 1. We are going back to Matthew 16, but from let's go. We are going to start from verse 1 of John 14 right now. Amen. Johannes 14:1. He said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Mm-hmm. Oh, Daddy, thank you. You know, if you don't understand Jesus, wenn du Jesus nicht verstehst, if the Holy Spirit don't help you, wenn der Heilige Geist dir nicht hilft, if you do not allow the Holy Spirit zulässt, to der Heilige Geist help you dir hilft, to understand Jesus, Jesus zu verstehen, you will not believe who Jesus called himself. Du wirst nicht glauben, wer Jesus ist. Amen. Amen. You know, here he's talking about God and himself. Er spricht über Gott und sich selbst. It is as if he is not God. Du hast auch ja nicht Gott wäre. Is somebody getting it? He said, you believe in God, believe also in me. Gott, glaubt auch an mich. It means, here, if you don't read it, it's as if it's not God. So als ob er nicht Gott ist. Amen. Amen. We need a revelation. Wir brauchen die Offenbarung. To believe who zu glauben, he really is. Wer er wirklich ist. Amen. Amen. In my father's house are many mansions. Verse 2. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. And where I am, there you may be also. Verse 4. Yeah. And whither I go, you know, and the way you know. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus said, you know. Yes, I. Du weißt es. Because you have been following me. Nee, you have been listening to ihr me. Hört mir zu. You have had a lot of revelation. Viel Offenbarung von mir. Von mir. And you know we are going ihr to. Wisst, wohin ich gehe. Amen. Amen. Verse 5. Thomas said unto him, Lord, we know not without thou goest. How can we know the way? We don't know where you are going. Ihr wisst nicht, wohin du gehst. And how can we know wieso the way? Den Weg kennen? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If ye had known me, you should have known my Father also. And from henceforth you know him and have seen him. You know, the same Jesus that said in verse 1, Jesus, der sagt, believe in God, believe glaubt also an Gott, in me. Glaubt auch an mich. Amen. Amen. He said here in verse 7, Vers 7. He said, if you had known me, you should have known my Father also. And from henceforth, you know him and have seen him. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it suffices us. Show us the Father. Zeig uns den Vater. Amen. Amen. You know, the revelation in John, in Matthew 16, die Offenbarung did Matthew not 16. Call Jesus the Father. Hat Jesus nicht den Vater genannt? Amen. Amen. Matthew 16, verse 16. Matthäus 16. And Simon Peter answered and said, Thou art the Son, Thou art Christ, the Son of the living God. Da sagt, steht, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Is somebody getting it? Yeah. But it did not say, you are God. Aber das hat nicht gesagt, du bist Gott. Or you are the Father. Oder bist der Vater. He said, you are the Son. Du bist der Sohn. Praise the Lord. Hallelujah. And they believe that he is the Son. Und sie haben geglaubt, dass but er der Sohn ist. But to believe that he is the Father. Und zu glauben, dass er der Vater ist. It have to Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, to believe that he is the Son. Glauben, if he can come from the Father. What about to believe that he is God? You know, these two, there are two differences. Das sind zwei verschiedene Sachen. Is somebody getting it? Mhm. Amen. Amen. In John 14 again. We are going there. Let us go there again. Jesus, verse 9. 9. In verse 8, Philip said unto him, Lord, show us the Father. Because you are not the Father. Denn du bist nicht der Vater. Amen. Amen. If you are the Father, he will not say. Wird. If they believe he is the Father, they will not say. He will not say, show us the Father. Er nicht sagen, zeig uns den Vater. He believe, they believe he's the Son. Glaubt, dass er der Sohn ist. But the Father is somebody else. Der Vater ist jemand anderes. Amen. And we want to know the Father. Wir wollen den Vater show us the Father and we'll be satisfied. Und dann sind wir zufrieden. Jesus said unto him, verse 9, I have been so long time with you, and yet thou hast not known me. Philip. Oh, Daddy. Praise the Lord. Hallelujah. He that has seen me has seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Believest thou not that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Praise the Lord. Believe me that I am in the Father and the Father in me. Or else believe me for the very work's sake. Believe me that I'm able to bring you now to have relationship with the Father. Dass ich in der Lage bin, euch eine Beziehung mit dem Vater zu ermöglichen. The works is not about miracle. Die Werke, what the man called miracle. Geht sich um das, was der Mensch Wunder nennt. It's not about what man called healing. Was der Mensch Heilung nennt. Deliverance. All these works that man called, all these miracles. All diese Wunder. Satan can do them. Weil der Teufel kann auch Wunder tun. Satan can give them money. Er kann ihnen Geld geben. Can give them whatever victory they want. Kann ihnen Erfolge geben. Amen. Satan can work those natural works. Diese natürlichen Werke kann er. What Satan cannot do. Was der Teufel nicht tun kann. Is that you have relationship with the true God. Dass du Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott hast. He cannot lead you to the true God. Er kann dich nicht zum wahrhaftigen Gott führen. He is not the way to the true God. Er ist nicht der Weg zum wahrhaftigen Gott. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The work is not about the natural miracle. Das Werk ist nicht über das natürliche Wunder, das was der Mensch Wunder nennt. And that's why Luke 17. Lukas 17. You know, is it Luke 17 or Luke 10? Amen. Amen. You know, the last Jesus told them, rejoice because your names are written in heaven. He said, don't rejoice because of miracles. Freut euch nicht wegen Wunder. But rejoice because your names are written in heaven. Weil euer Name im Himmel geschrieben ist. Rejoice because you are now a son of God. Weil jetzt Söhne Gottes seid. That is the words that the Lord talks about. Das ist das Werk, von dem der Herr spricht. Amen. It is not about what man calls miracle. Es geht nicht um das, was der Mensch Wunder nennt. Praise the Lord. Amen. And through here you can see that the true revelation have not even come to them here. Und in Matthew 16. Durch erkennen wir, dass die wahre Offenbarung ihnen noch nicht mal erschienen ist. Yes, Jesus is the Son of God. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes. But the Christ in him. Aber Christus in ihm. Is the Father. Ist der Vater. Amen. Amen. Jesus is the Son of God. Jesus ist der Sohn Gottes. He came here as a Son of God. Er kam hier als Sohn Gottes. To teach us how to live as a Son of God. Wie wir als Söhne Gottes Amen. Leben. Amen. Because today we are called the Son of God. Und heute werden wir Söhne Gottes genannt. Amen. Amen. And he came to show us. Wie wir sein Leben führen. How to live as a son of God. Wie als Söhne Gottes leben. No longer as the natural man. Und nicht mehr wie der natürliche Mensch. Praise the Lord. Halleluja. Back to Matthew 16. Matthäus 16. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. To know, to believe that Jesus is the Son of God. Zu erkennen, zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. The Father has to be involved. Der Vater muss involviert sein. Have to reveal it to you. Er muss es dir offenbaren. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ah, Daddy, thank you. You know to believe Jesus. Jesus zu glauben. You need the Holy Spirit. Dafür brauchst du den Heiligen Geist. To know the real truth. Um die wirkliche Wahrheit zu erkennen. You need the Holy Spirit. Dafür brauchst du den Heiligen Geist. Amen. Amen. Because you know, religion has taught us so many things. Religion hat uns schon so vieles beigebracht. They have taught us a lot of lies. So viele Lügen. Amen. They have taught us what is called information. viele Informationen. They have given us information. Viele Informationen haben wir uns gegeben. There's nothing like revelation. Aber keine Offenbarung. You know that Jesus is the Son of God. Ist Jesus der Sohn Gottes? It's a revelation. Ist eine Offenbarung. But also, you know, the deepest revelation. Aber die tiefste Offenbarung. Is Jesus is God. Ist dass Jesus Gott ist. Is somebody getting it? To be able to believe that. In der Lage zu sein, das zu glauben. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To be able to believe that Jesus is God, is the Father. Dass er der Vater ist. That Christ is the Father. Dass Christus der Vater ist. You have to live the natural world. Du musst die natürliche Welt durchlassen. And not be in the supernatural world. In der übernatürlichen Welt sein. In der Lage zu sein, das zu glauben. You know, they could not, you know, Philip and others, they could not believe that he is the Father. Konnten das nicht glauben. Because they could see him hungry. Weil sie haben gesehen, dass er hungrig ist. They could see him having the same problem that they all have. Dass sie die gleich, dass er die gleichen körperlichen Bedürfnisse hat. They have been tired like them. You know, you cannot believe with your five senses. You cannot believe the true God. Mit fünf Sinnen kannst du dem wahrhaftigen Gott nicht glauben. Amen. So also you today. Ja, wie du heute. You know, as God children, even your parents cannot even understand that you are no longer the natural man. Können nicht verstehen, dass wir nicht mehr natürliche Menschen sind. Amen. That you are not somebody else. Dass wir jemand anderes sind. You are now a son of God. Dass wir Söhne Gottes sind. You know, they thought that Jesus was their son. When you go there later, amen. Dass Jesus ihr Sohn ist. That Jesus. You know the son of Mary. Der Sohn Maria. They tell they know the brother, the family. Sie kennen seine Familie. Do they really know the family? Aber kennen sie wirklich seine Familie? They don't know the family. Sie kennen die Familie von Christus. To know Christ's family, it has to come through revelation. Denn die Familie von Christus zu erkennen, das braucht Offenbarung. Don't know the true Israel. Das wahre Israel zu erkennen. Amen. Amen. It has to come through revelation. Es muss durch Offenbarung kommen. And in flesh and blood, you cannot believe. Fleisch und Blut kannst du nicht glauben. You can only believe that the Israel is a country, they are God's family. Kannst du nur glauben, dass in flesh and blood. Die That's Israeliten im Fleisch wirklich die Israeliten sind. You know, the flesh and blood. You know, you have to get out of the flesh and blood to be able to now see the true family of Christ. Wir müssen rausgehen aus Fleisch und Blut, um die and wahre. We need the Holy Spirit to help us. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns to hilft, get out of the flesh. Aus dem Fleisch. Amen. Amen. I no longer see country. Und nicht mehr das Land. I see Christ. Nicht mehr die Nationalität zu sehen, sondern Christus. No longer see color. Nicht mehr die Hautfarbe zu sehen, Christ. Sondern Christus. No longer see male or female. Nicht mehr das Geschlecht. I don't see babies. Oder das Alter. You siehst das Fleischische. But you now see Christ. Dann siehst Christus. It has to come through revelation. Das muss durch Offenbarung kommen. Paulus gesagt hat. In 2 Corinthians 5. 2 Korinther 5. It might even come here again. Amen. Yeah. Quickly go there. 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5. Guck an, was Paulus sagt. Amen. Amen. In first of all, 2 Corinthians 4, verse 18. 2 Corinthians 4, verse 18. Paul said here, that is the writer of 2 Corinthians, he said, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. With the natural eyes cannot see. Mit den natürlichen Augen kann man das nicht sehen. You know, the disciples, they were being directed by what the natural eyes could see. Die Jünger wurden von dem geleitet, was die Augen sehen konnten. And that is why they could not see Christ as God. Deswegen konnten sie Christus nicht als Gott sehen. They were, for them, it was about the outside. Ihnen ging es um das Äußere. Amen. Amen. You need the Holy Spirit to help you to know the inside. Aber du brauchst den Heiligen Geist, der dir hilft, das Innere zu erkennen. Amen. Amen. And also, in verse 7 of 2 Corinthians 5, look at verse 7. 5. It says, for we walk by faith and not by sight. Amen. Amen. We walk by faith. Wir wandeln im Glauben. And not by what we see. Und nicht im Schauen, nicht dem, not was wir sehen. Our five senses. Durch unsere fünf Sinne. You know, when Philip asked, show us the Father. Als Philippus gefragt hat, zeig uns den Vater. Philip was walking by sight. Ist Philip durch Sicht gegangen? He was walking by five senses. Durch seine fünf Sinne ist er gegangen. Amen. Amen. You know, you could see Jesus. I am the body. Er konnte Jesus sehen, but the inside, was he cannot see it. Das konnte er nicht sehen. You believe, you are to believe that, amen. Glauben. You believe the inside. Wir müssen an das Innere glauben. Because the natural man cannot see the inside. Der natürliche Mensch kann das Innere nicht sehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 16 of 2 Corinthians 5, it says, wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. Daddy. Do you know your husband after the flesh? Kennen wir unseren Ehemann nach dem Fleisch? Do you know your wife after the flesh? Kennen wir unsere Ehefrau nach dem Do you Fleisch? Know your children after the flesh? Kennen unsere Kinder nach dem Fleisch? What about your friends? Do you know them Was after deinen the Freund? Flesh? Kennst du sie nach dem Fleisch? You know, here it says, know we no man after the flesh. So kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. We don't respect man according to the flesh. Wir respektieren Menschen nicht nach ihrem Fleisch. Amen. Amen. We no longer choose the flesh. Wir entscheiden uns nicht we für no das Fleisch. We no longer choose the color. Oder für die Hautfarbe. Amen. We no longer choose the account, yeah, the money. Geld. It's no longer about this, the natural. Es geht nicht mehr um das Natürliche. It's about Christ. Sondern es geht um Christus. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's not about choosing the building of the church. Oder das Gebäude. Or the people in the church is choosing Christ. Allow Christ to be why you are there. Ist Christus der Grund, weshalb wir da sind. Amen. Amen. Wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. Though we have no Christ after the flesh, yet now, henceforth, know we him no more. It is no longer after the flesh, nicht mehr nach dem Fleisch, but after the Spirit. Sondern nach dem Geist. We value the Spirit. Wir schätzen den Geist. Our motive is the Spirit. Unser Motiv ist das Geist. Amen. Amen. And no longer the outside. Nicht mehr das Äußere. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Back to Matthew 16. Matthäus 16. Verse 17 again. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon bar Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Oh, Daddy, thank you. You know, flesh and blood can reveal things to you. Fleisch und Blut können dir Sachen offenbaren. Amen. Satan can reveal things to you. Der Teufel kann dir Sachen offenbaren. Your body can reveal things to Dein you. Körper kann dir Dinge you offenbaren. Can reveal things to you. Du kannst dir selbst Dinge offenbaren. But the Father can also reveal things Aber to der you. Vater kann dir auch Sachen offenbaren. The Holy Spirit, you see, is revealing things to you. The Father revealing things to you. Ist der Vater, der uns Sachen offenbart. Amen. It's a flesh and blood. This is not coming from flesh and blood. Das kommt nicht von Fleisch Because und Blut. Things come from flesh and das blood. Es gibt Dinge, die von Fleisch und Blut. Is somebody getting it? Amen. And that's why we don't pursue things that come to us. Deswegen sind wir nicht hinter Sachen her, We are after Christ. Wir sind hinter Christus Because her. Sometimes what comes to us can be so good that we pursue it. And we miss Christ. Was zu uns kommt, so gut aussehen, dass wir Christus verpassen, weil wir hinter diesen Sachen hängen. Satan kommt als Angels of Light. Der Teufel kommt als Engel. So und bringt etwas Schönes zu uns. And if you pursue it, Wenn du hinter dem Herr bist, bist du Christus verpassen. We don't go after what we see. Wir sind nicht hinter dem what Herr, is revealed to us, we go after Christ. Wir sind hinter Christus. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let Christ be your goal. Lass du, dass Christus dein Ziel Amen. Ist. Amen. Verse 18. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The gate of hell. You know, we said something about the gate of hell the other day. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Amen. You know, just because you are the Son of God. Weil wir der Sohn Gottes sind. What about you are God? Was, wenn wir Gott sind? Is somebody understanding this? Amen? Amen. You know, a revelation that Peter got. Diese Offenbarung, die die Petrus bekommen hat, that you are the son of God. Dass er offenbart bekommen hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Not even you are the Father. Nicht mal, dass er der Vater ist, und der Gott ist. Und später haben sie sogar gefragt, zeig uns den Vater. We know you are the son. Aber wir wissen, dass du der Sohn bist. Aber der Vater muss irgendwo anders sein. Show us the Father. Zeig uns den Vater. And Jesus said, I am the Father. Jesus hat gesagt, ich bin der Vater. Praise the Lord. Halleluja. You know, that is the deeper revelation that das ist die tiefere Offenbarung, die that zu we uns kommen to understand. Wir verstehen müssen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Vers 20, they charged, he is disciple, that they should tell no man, that he was Jesus the Christ. Oh, daddy. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here, Jesus, you know, if it is man, you want to just let everybody know. Wenn es menschlich wäre, dann würde man wollen, dass jeder davon Bescheid weiß. Can we see Jesus? Aber hier sehen wir Jesus. He wants us to come to him by faith. Der möchte, dass wir durch Glauben zu ihm kommen und nicht per Sicht. Not by what we hear. Nicht durch das, was wir hören. By believing him. So, indem wir glauben. Not by what we see. Nicht, dass wir sehen. You know, if they hear that this is Christ. Sie hören, das ist der Christus. You see, amen? You know, they might even come to. They will want to come to him. Würden sie vielleicht zu ihm kommen? He doesn't want them to come by sight. Aber solche sollen nicht per Sicht kommen, sondern durch Glauben sollen sie kommen. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. From 21. From that time forth, began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders, as chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Oh, daddy. He started revealing things to them that the natural man cannot understand. Die der natürliche Mensch nicht verstehen kann. What have not been seen on earth before? Was noch nicht gesehen wurde. He said, I have not seen. Was das Auge noch nicht gesehen hat. What the Lord has prepared for those that love him. Den vorbereitet hat, die ihn lieben. Here Jesus is revealing what eyes have not seen to them. Jesus offenbart hier etwas, was Augen nicht gesehen haben. He's revealing some revelation to them. Offenbart ihnen etwas. Is somebody getting it? Amen. Amen. He's revealing, you know, that they are hearing something that ears have not heard. Sie hören etwas, that's was Revelation. Ohren gehört haben. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. You know, if you look at this very place, it's so good what Peter says. So gut, was Petrus sagt. Jesus have to have the signing spirit. To be able, you know, with the help of the Holy Spirit, he was able to know that this was not durch coming die Hilfe from the Heiligen Geistes. Durch die Hilfe des Geistes, der ihn hilft, was not coming from the from his Father. Wusste er, dass diese Stimme nicht vom Vater kommt. Verse 23. And he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savoureth not the things that be of God, but those things that those that be of men. Things of men menschlich are coming from Satan. Come from Teufel. Somebody getting it. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Things of men. Menschliches. What men admire. Was Menschen what they bewundern, value. Was what they love. What they call good. What they call love. Was sie lieben. That coming from Satan. Das kommt vom Teufel. Amen. Amen. He said, you are not, you know, you are. Praise the Lord. You know, understand Christ's word. Wir müssen die Welt von Christus verstehen. Understand him. Ihn verstehen. Amen. He said, this is not coming. What you are saying is not coming from God. Das ist nicht von Gott, from was hier kommt. God. Vom wahrhaftigen this Gott. Is coming from men. Es kommt von Menschen. It's coming from man. Es kommt von Menschen. It's not coming from my Father. Nicht von meinem Vater. You know, it means what comes from man. Das von it's not coming from the Father. Kommt nicht vom and Vater. It is of Satan. Und kommt deswegen vom Teufel. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, there are some that you can easily identify. Es gibt einige Sachen, wo du ganz schnell sagen kannst, das ist vom Teufel oder nicht. Amen. Amen. The spirit of lies. lies. Der Lügengeist. You know, there are some lies you just know, like this lie here. That you know that Satan spoke through Peter. Wie der Teufel durch Petrus gesprochen hat. Amen. You know that's then you know you need the Holy Spirit. Du brauchst den Heiligen to Geist, help you to know that this is not Christ. Eine Lüge ist das. Dann ist Christus. Reject it. Und das verweigern. Amen. No, it is so good. And you know, it's so good, people would say they love you. Leute sagen, they don't want you to die. Sie wollen nicht, the good of this world. Das Gut dieser Welt. But some are difficult. Bei einigen ist es schwierig. Amen. Amen. Like just what we have just read, John in Matthew 16. Amen. Amen. And also in Acts, the book of Acts, it is more blessed to give than to receive. Geben ist seliger als nehmen. You need to understand it before you can get it. Das müssen wir verstehen, bevor wir das the Holy Spirit is greifen können. You need the help of the Holy Spirit. Wir brauchen Hilfe des Heiligen Geistes, to understand it. Um das zu verstehen. Because if I give, it's minus. Weil wenn ich gebe, ist es doch and whoever is going to receive ein from minus. Me is plus. Und die Person, die empfängt, hat auch dann Plus but gemacht. The Bible says, you that give is plus. Aber die Bibel sagt, die Person, die gibt, die it's more blessed than whoever given to. Als die Person, die empfängt. Praise the Lord. Halleluja. You that is giving, you that is blessing somebody. Weil is more blessed than somebody that you bless. Der segnet, ist gesegneter als die Person, die empfängt. Praise the Lord. Halleluja. You know, and the third part. Everything coming from God. You know, religion believe is good. Und die Juden glauben, alles, was von Gott kommt, ist gut. You know, they believe that everything coming from God is good. Das alles, was von Gott kommt, ist gut. It's a lie. Aber es ist eine Lüge. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, we read in the Psalm 78 on Sunday. Wir waren in Psalm 78. You know that food, that manna from heaven. Das himmlische Brot came from God. Kam von Gott. But it was not his desire for them. Aber es war nicht sein Wunsch für sie. It was not good for them. Es war nicht gut für sie. Amen. Amen. It is not everything that nicht alles, comes from God kommt, that is good ist for gut you. Für dich. Amen. Amen. It is his desire. His desire for you, dein that Wunsch is good for you. Ist gut für dich. Is somebody getting it? Amen. There is a difference between his desire for you and you forcing him to give you something. Es gibt einen Unterschied zwischen seinem Wunsch für dich und etwas, was du ihm erzwingst, dir zu geben. Amen. Amen. People fast and pray to force him to give them Leute something. Leute beten und fasten, um etwas und zwingen Gott, ihnen etwas zu geben. Like Psalm 78. Wie in Psalm 78. He said he gave them their desire. Er gab ihnen ihre Wünsche. And that their desire was destruction. Und dieser Wunsch war Zerstörung für sie. But that desire came from God. Und dieser Wunsch kam von Gott. Amen. Amen. Praise the Lord. Also die Erfüllung dieses Wunsches kam von Gott. The fulfillment of the desire. Yeah, the fulfillment of the desire, of their desire, genau. Came from God. Die Erfüllung ihres Wunsches kam von Gott. The aber der Wunsch gave them kam their von, desire. Aber der Herr hat ihnen nicht diesen Wunsch and geschenkt. Not his own desire for them. Er hat ihnen dann diesen Wunsch erfüllt, aber nicht seinen Wunsch erfüllt. Amen. Amen. He have his own desire for us. Aber Gott hat einen Wunsch für uns. But if you force him, he can give you desire that is not coming from können him. Etwas geben, that was nicht von ihm ist, was er nicht will für dich. And that is why, you know, a lot fast and pray. Viele beten und fasten. They go 21 days or many days, you know, the Lord is not a wicked father. Gott ist kein bösartiger Amen. Vater. He said, "Before you ask, you already know." Bevor wir bitten, weiß er schon. You don't even need to beg him. Du musst ihn nicht anbetteln. If you are begging and begging and begging, and keep on begging, fasting and praying and begging him, he will give it to you. Wird er dir das geben? Amen. Amen. But that is not. That does not mean it is his desire for you. Aber es heißt nicht, dass es sein Wille ist für Amen. Dich. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And there are those that are easily, that you can easily dictate. Amen. Und es gibt die, die man einfach erkennt. The spirit that never agreed that Jesus Christ is Lord. Ein Geist, der nicht bekennen will, dass Jesus Christus Herr ist. The spirit of lies. Der Lügengeist. Never agree that Jesus Christ gibt is nicht the zu, only way. Dass Jesus der einzige Weg ist. Amen. Amen. The spirit of lies never agree that Jesus Christ is the gibt only nicht way. Zu, dass Jesus Christus der einzige Religious Weg ist. Religious spirit believe that Jesus Christ is one way. Ein religiöser Geist glaubt, dass Jesus ein Weg von vielen ist. Amen. They have many ways that they go viele to Wege, their God. Mit denen sie zu Gott gehen. Not the true God. Aber nicht zum wahrhaftigen they Gott. Have their own God. Sie haben ihren eigenen And Gott. Is Satan. Das ist der Teufel. Amen. Amen. Religion, have their way, many ways to Religion go to their God. Hat viele Wege, wie sie But zu Gott Jesus gehen. Said, I Jesus am the sagt, way. Ich bin der Weg. Amen. Amen. The spirit of lies never agreed that Jesus Christ is the only way. Der Lügengeist akzeptiert nicht, dass Jesus Christus der einzige Weg ist. And that you can easily know that, amen. Das erkennst du schnell. Praise the Lord. Halleluja. Satan revealed things to his children. Der Teufel offenbart Dingen seinen Kindern. Beware of revelation. Wir müssen uns in Acht nehmen vor Offenbarung. Satan revealed things to his children. Der Teufel offenbart Dinge seinen And Kindern. Not only to his children. Nicht nur seinen Kindern. Also to God's children. Auch Kindern Gottes. He also want to reveal things, lies, his lies to God's children. Den Kindern Gottes offenbaren. Amen. Amen. He is the father of lies. Er ist of der Vater all lies. Aller Lügen. You see, that's John 8. Amen. Johannes 8. We were in 2 Corinthians 11 that said he come as angels of light. Er kommt als Engel des Lichts. We need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist. To help us to discern the Spirit. Der uns hilft, den Geist zu erkennen. Because the good of this world. Denn das Gute dieser Welt. Is a big problem to God's children. Ist ein großes Problem für Kinder Gottes. Amen. Amen. The good of this world. Das Gute dieser Welt. Is a big problem. Ist ein großes Problem für Kinder Gottes. The love of this world. Die Liebe dieser Welt. Is a big problem. Ist ein großes Problem für Kinder Gottes. Amen. Amen. Again, we are to beware of revelation. Wir müssen uns in Acht nehmen vor Offenbarung. Because Satan also reveals things to us. Der Teufel offenbart uns Sachen auch. He can reveal somebody to you as your mate. Er kann dir jemanden offenbaren als sein Ehemann. Amen. Amen. And that's why we don't pursue who whatever is revealed to us. Sind wir nicht hinter dem her, was er uns offenbart? We pursue Christ. Sind hinter Christus her. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We don't pursue whatever or whoever he revealed to us. Wir sind hinter dem her, was er uns offenbart. Our goal is Christ. Unser Ziel ist Christus. Amen. It is our relationship with Christ. Unsere Beziehung mit Christus, das ist unser Amen. Ziel. Amen. And not what we want to become. Und nicht das, was wir hier auf Erden schaffen wollen. What parents want you to become. Was Eltern wollen. What friends want you to was become. Freunde aus dir machen what wollen. You want you to become. Oder was du aus dir selbst machen willst. You are already who the Lord wants you to be. Du bist schon das, was er möchte, wenn du Christus in dir hast. Amen. Amen. Our goal is not to prosper. Unser Ziel ist es nicht, erfolgreich zu sein. Amen. Amen. You know, in the natural world today, it's about in der natürlichen Welt prosperity. Geht es um Wohlstand. Parents want their children to Leute prosper. Wollen, dass ihre Kinder wohlhabend sind. You know, wife want their husband to prosper. So also husband want their wife to prosper. Eine Frau will, dass ihr Mann erfolgreich ist und ein Mann will, dass seine Frau erfolgreich ist. You know, children want their parents to prosper. Kinder wollen, dass ihre Eltern erfolgreich We sind, want our friends to prosper. Was auch unsere Freunde erfolgreich sind. Praise the Lord. Ja. We want to have victory. Sie wollen Sieg haben. The natural world does always pursue victory. Die natürliche Welt ist immer hinter Sieg her. But in Christ's world, we are already victorious. Aber in der Welt von Christus sind wir schon erfolgreich. Amen. Amen. If you have Christ, Christ is your victory. Wenn wir Christus haben, ist er erst unser Sieg. Amen. Amen. You don't fight to have victory. Wir kämpfen nicht darum, Sieg zu the haben. The fight you fight is the fight to believe you are already victorious. Wir kämpfen, um zu glauben, dass wir schon erfolgreich sind. Amen. Amen. That's the good fight of faith. Das ist der gute Kampf des Glaubens. We don't pursue our dreams. Wir sind nicht hinter unseren Träumen. You know, different dreams. Verschiedene Träume. We are not after achieving our dreams. Wir sind nicht hinter unseren Träumen erfüllen her. What this world called dream. Was diese Welt Traum nennt. We are after achieving Christ. Wir wollen Christus erreichen. Having him to the end. Ihn bis ans Ende haben. You know, Jesus never called having children a blessing. Jesus hat nicht gesagt, dass Kinder zu haben ein Segen ist. Praise the Lord. Halleluja. If you look at the old and the new, they are im quite Alten different. Neuen. You know, the old said, go and multiply. Im Alten steht, geh und vermehrt euch. But the new said, go and have relationship. Geht in eine Beziehung with mit Christus. You get it. The old said, go and multiply. That's Genesis 1. Let us go there and see it. Is there? Amen. 1. Mose 1. Genesis 1, 28. That's the 1. Mose 1:28. And people, for people today, their blessing is about having children, having money, having house, having things. Amen. Aber Leute fühlen sich nur gesegnet, wenn sie Kinder, Häuser und Freunde und alles andere haben. For us, it's all about Christ. Uns geht es um Christus. Er ist Christ unser Segen. Is our victory. Er ist unser Erfolg. Genesis 1, verse 28. 1. Mose 1, 28. Amen. Amen. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply. And replenish the earth and subdue it. And have dominion over the fish of the sea. And over the fowl of the air, and over everything that moveth upon the earth. Praise the Lord. Hallelujah. These are not what we pursue. Aber das ist nicht das, hinter dem wir her sind. Should be Christ. Unser Fokus sollte Christus Amen. Sein. Amen. And not to control things. Our nicht Dinge focus kontrollieren. Should not be controlling things. Unser Fokus sollte nicht sein, Dinge kontrollieren. Amen. Amen. Having dominion on people. Über Leute herrschen. Having dominion on animal, whatever. Über Menschen oder Tiere. Our goal should be Christ unser alone. Ziel ist Christus allein. He said, go and multiply, be fruitful. Geht und vermehrt euch, seid fruchtbar. Then go to John 3:16. Johannes 3:16. And see what Christ said there. Amen. Amen. Christ said something. Something. He brought something new for us. Something that is so different. John 3:16. Johannes 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Everlasting life is what he wants us to have today. Ewiges Leben, das sollen wir haben. Amen. Amen. That's what he wants us to das have. Das möchte er von uns. I hope you understand what everlasting life means. Und ich hoffe, dass wir wisst, was ewiges Leben bedeutet. You see, everlasting life. Ewiges is Leben having is a relationship ist with eine the Beziehung Father. Mit dem Vater. John 17. Let's go there so that you understand it. Amen. Johannes 17. John 17, verse 3. Johannes 17, help us 3. To know what everlasting life means. Hilf uns zu erkennen, was ewiges Leben ist. John 17. Johannes 17. Vers 3. Vers 3. Eternal life. Das ist aber das ewige also Leben. Called everlasting life. And this is life eternal. That the mind know thee. To know Jesus. Jesus erkennen. To know Christ. Christus erkennen. To know him. To know him. To know the Father. Den Vater kennen. To know the only true God. Den einzig wahrhaftigen Gott Amen. Kennen. Amen. And Jesus Christ whom thou hast sent. To know Jesus. Dass wir Jesus erkennen. To be one with him. Eins mit ihm. Amen. Amen. To have relationship with him. Beziehung haben mit ihm. That there is that nothing can separate you nichts kann from him. Uns von ihm trennen. You know in and out. Of him, du weißt alles über ihn. That with you and Christ you are one and not two. Seid eins, nicht zwei. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He called having him a blessing. ihn zu haben, das ist ein Segen. Knowing him, a blessing. Ihn zu erkennen, ein Segen. And not even having children, und nicht a blessing. Kinder als Segen. And I did not call having money, a blessing. Oder Geld zu haben, ein Segen. Amen. It is having Christ, that is our blessing. Das ist unser Segen. Amen. Amen. He never called having any property as a blessing. Er hat den Besitz nicht als Segen gesehen. You see? Having what man call wealth, das haben, was der Mensch Reichtum nennt, als Segen. You see, riches as a blessing. Reichtum als the Segen. Having him, wenn ihn haben, is our blessing. Das ist unser Segen. Yeah. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. If you go to Luke 12, he talks about covetousness. Amen. Lukas 12. He said, beware of what man call abundant wealth. Wir müssen uns in Acht nehmen vor dem, was der Mensch Reichtum nennt. Amen. Amen. What they call riches. Was sie Reichtum nennen. Amen. Amen. What they fight for. Nur was sie kämpfen. Let us go there and see. Luke 12. Lukas 12. And see something that the Lord wants us to have there and get it. Amen. Amen. From verse 13. Lukas 12, Vers 13. And one of the companions said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. Here, a brother is talking about properties. Ein Bruder spricht hier über Besitz. That their father left behind. Was vom Vater zurückgelassen wurde. You see, their let me say two brothers. Zwei Brüder. And their father is dead. Ihr Vater ist verstorben. And their father left inheritance. Der Vater hat einen Reichtum, hat ein Erbe hinterlassen. And one decided to take all. Aber der eine hat sich entschieden, alles zu and nehmen. And the other is now telling Jesus. Der andere erzählt es Jesus. Tell my brother to divide our father's property. Dass er das Erbe mit mir teilen soll. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Oh, Daddy. You know what Christ called wealth is not what man called wealth. Das, was Christus Reichtum nennt, ist nicht das, was die Menschen Reichtum nennen. And he said unto him, man, who made me a judge or a divider over you. Amen. Mm. You know, here Jesus is telling the man, that is not my job. Das ist nicht meine Aufgabe. And that should not be your job. Das sollte auch nicht deine Aufgabe and sein. And that should not be even your desire. Noch nicht dein Wunsch sein. Allow me to be your desire. Lass ich dein Wunsch desire sein. Me, that's all I want from ich you. Möchte, dass du mich is somebody suchst. Getting Amen. It? Amen. Amen. You know, today religion, you know, the pastor, preacher, they want to settle. Pastor und Prediger wollen Friedensstifter sein, wollen Streitschlichter sein. They want to settle them and settle, you know, not divide it. The man will be the divider. Und you will not divide sind dann diejenigen, die Sachen unter den Leuten aufteilen. Amen. Our job is to und unsere Aufgabe ist es, Leute zu Christus zu führen and allow Christ to direct und zulassen, dass Christus ihr Leben leitet. Amen. Vers 15, and he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. Amen. It's not about property. Es geht nicht um Besitz. Amen. Amen. You can see that proper, you know. You see how people die. Wir sehen, wie Menschen sterben. If you see a corpse. Wenn wir eine Leiche sehen. Amen. Somebody that is a dead jemand, body. Der tot ist. Then you will understand what Jesus is saying. Dann erkennen wir, was Jesus hier sagt. Amen. Amen. That property is just das der nothing. Besitz ist nichts. Amen. Es bleibt zurück. Because they never follow you anyway. Es folgt dir nicht. Amen. Es geht nicht. Then remain here and bleib go. Hier und du gehst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Seek the Lord. Suche nach dem Herrn. Allow him lass to zu, be dass the er one that you are so satisfied with. Derjenige ist, mit dem du so zufrieden bist. Beware of revelation. Nimm dich in Acht vor Offenbarung. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Again, the religious leaders. Religiöse Leiter. Or masters. Amen. Meister, amen. Something reveal the salvation. Sie haben eine Vision gehabt. Amen. Amen. A spirit. Ein Geist hat ihnen etwas offenbart. Amen. Amen. They pursue what was revealed to them. Sie waren hinter dem her, was ihnen offenbart wurde. Example: Islam, Buddha. Die How can Muslime, they believe that something revealed something to them? Ihnen wurde etwas offenbart. Beware of what you see. Nehmt euch in Acht vor dem, was ihr seht. And that is why we are to always destroy whatever is not Christ's desire for us. Deswegen sollten wir alles, das nicht der Wunsch von Christus ist, unserem Leben zerstören. Don't be afraid of whatever is going to come to you. Aber hab keine Angst vor dem, was auf dich zukommt. Or whatever has come to you. Was auf dich zukommen ist. Let us go to Romans 8. Römer 8. Amen. Amen. Whatever is going to come to you, don't be afraid. Don't allow that to bother you. Lass nicht zu, dass dir das Sorgen bereitet. Whatever you have even seen, that was du gesehen hast. That the Lord has revealed to you. Amen. Amen. Whatever you have seen or whatever was is going du gesehen to come. Hast oder was kommen Romans, wird. Romans 8. Römer 8. He said all things work together. Amen. Amen. Whatever it is, work together. Denn alles wendet sich zum Guten. Everything. Amen. Yeah. Romans 8. Verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God. All things, whatever it is revealed to you. Whatever Satan reveals, if it was Satan that reveals it. Amen. They are God, they are victory for you. Das ist der Erfolg für dich. Amen. Amen. But what matters is that you don't pursue those things. Dass du nicht hinter diesen Sachen her wirst. Pursue Christ. Dahinter Christus. Allow Christ to be your goal. Amen. Lass zu, dass Christus dein Ziel ist. If Satan reveal anything. Wenn der Teufel etwas offenbart. Wenn ein Engel dir etwas offenbart. Wenn ein Engel dir etwas offenbart. Don't pursue those things. Pursue Christ. Allow Christ to be who you see. And not seek to accomplish those things that have been revealed to you. Nach diesen Sachen suchen, die dir offenbart wurde. Praise the Lord. Hallelujah. It's all things. We know that all things. Alle Dinge. Work together for good to them that love God. The question is, do you love God? Frage ist, liebst du Gott? Do you choose God? Entscheidest du dich für you Gott? Is he number one in your life? Ist er Nummer eins in deinem Leben? Amen. Amen. Do you put him in the position that he wants to be in your life? Ist er an dieser Stelle in deinem Leben? Do you allow him to be in that right position? Hat er den rechtmäßigen Platz is in deinem Leben? Is your desire, your motive, ist dein Wunsch, dein Motiv? Is he number one in everything? Ist er Nummer eins in allem? Amen. Amen. Do you choose him? Do you desire him? Amen. Amen. Do you love him? Liebst du ihn? Today, who are called according to his purpose. And his purpose is in 1 John talks about to destroy the works of Satan. Die Werke des Teufels zu zerstören. Keep on destroying the work of Satan. Die Werke des Teufels zerstören. Whatever is not of Christ, zerstöre es in deinem Leben. No matter what he brings, egal, can never be the winner. Es kann nicht das, er kann nicht gewinnen. Amen. Amen. Victory belongs to you. Sieg gehört dir. Why? Because you love the Lord. Weil wir den Herrn lieben. Why? Because you are called according to his purpose. You walk according to his will. Weil wir nach seinem Willen Amen. Arbeiten. Whatever is not his desire, you are destroying it away from you. Amen. From your life. Aus unserem Leben. Amen. Amen. Whatever he doesn't love, you don't want to love it. Das wollen wir nicht lieben. Whatever he doesn't desire for you, you don't want to desire it. Amen. Amen. Kick them out. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, thank you. Praise Jesus. Amen. I want us to go to 1 John. 1. Johannes. Amen. Amen. 1 John. Amen. Amen. Go to 1 John 3. 1. Johannes 3. 1. John 3, Vers 8. That committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You destroy whatever is not his desire for you. Du zerstörst das, was nicht sein Wille ist für dein Leben. Amen. Amen. That is how you destroy the will, the works of the devil. So zerstörst du die Werke des Teufels. Destroy whatever is not his desire. Das zerstören. Whatever is not Christ's desire for you. Was nicht der Wille ist für den Teufel, vom Teufel. Notice something. I did not say destroy whatever is not coming from him. Ich habe nicht gesagt, zerstöre alles, was von ihm kommt. Amen. Amen. It is not destroy whatever is not coming from him. Es geht nicht darum, alles zu zerstören, was nicht von that ihm kommt. Destroy whatever is not his desire for you. Es geht darum, alles zu zerstören, was nicht sein Wunsch ist für dein Leben. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because again, you can force him to give things to you. Ja, du kannst ihn zwingen, dir Dinge zu geben. A lot force him. Viele zwingen ihn. In different ways. Auf unterschiedliche Weise. To give them what he doesn't desire for them. Das zu geben, was er aber nicht für sie will. The Bible says he never keep anything good away from us. Die Bibel sagt, er wird uns nichts Gutes vorenthalten. Amen. Amen. You know, whatever you believe is good. Was du glaubst, gut zu sein. If you have a baby, wenn ein Baby hast. Amen. Amen. You want to give it to that your baby. Geben. Like our baby here. Unser Amen. Baby hier. You see the natural parents. Amen. Die natürlichen Eltern. They are there to be there for the baby. Das Baby da Amen. Zu sein. Amen. They never keep anything good away from that baby. Sie will nichts Gutes vor diesem Baby vorenthalten. You don't need to force the Lord to give you things. Du musst den Herrn nicht zwingen, dir Dinge zu geben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He has thought towards us. Er hat gute Gedanken für uns. His thought towards us. Amen. Amen. Look at Jeremiah 29. Jeremiah 29. Before we close, let us go to Jeremiah 29. I wish we can just finish here, then we close. Amen. Amen. We're so close. Amen. Please go to Jeremiah 29. Jeremiah 29. Praise the Lord. Hallelujah. Jeremiah 29. From verse 11. For I know the thought that I think towards you, said the Lord. Thought of peace and not of evil. Amen. Amen. You know, the natural parents, they believe they have a thought towards us that are so good. Die natürlichen Eltern denken, dass sie gute Gedanken für uns haben. Amen. Amen. The thought of peace that are not of evil. Gedanken des Friedens, aber nicht des Bösen. Yeah, the big God, the whole God. Aber hier unser Gott, der große Gott, der wahrhaftige Gott. Us. Er sagt, er hat Gedanken für uns. For I know the thought that I think towards you. Amen. Amen. He have you in his mind. Er hat dich in seinen he Gedanken. Think of you er denkt über dich nach. Amen. Amen. He is telling you that he think of hier sagt you er uns, dass er über uns nachdenkt, that he never forgets you. Dass er uns nicht vergisst. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, thought of peace and not of evil. Gedanken des Friedens to nicht. Give you an expected end. Amen. Amen. Amen. The devil also have thoughts towards you. Der Teufel hat auch Gedanken für dich. A thought of evil thoughts. Bösartige Gedanken. Amen. The Lord have thoughts towards you. Der Herr hat Gedanken für thought uns. Of peace. Gedanken des Friedens. Some kind of peace. Seinen Frieden. Not of evil. Und nicht des Bösen. Amen. Amen. To give you an expected end. Praise the Lord. Halleluja. He has plans and purpose for us. Er hat Pläne und einen Zweck für uns. So also is Satan. He has plans and purpose. Doch der Teufel, er hat Pläne. For you. Einen Zweck für uns. For us. Amen. Amen. He has thought. He has plans. Er hat Gedanken, he has purpose. Er hat Pläne und einen Zweck für uns. That you have the right to choose. Aber du musst entscheiden. Who you allow to control you. Wer dich kontrolliert, to control the life the Lord has given wer das Leben kontrolliert, das der Herr dir gegeben hat. You choose and not your parents und deine Eltern entscheiden. And not your parents choosing for you. Für dich. Amen. Amen. You choose and du entscheidest not people und nicht Menschen entscheiden für dich. The Holy Spirit revealed Christ to us. Der Heilige Geist offenbart uns Christus. He revealed his purpose, er offenbart uns seine Ziele und seine Zwecke. Amen. Amen. You know, for all that is not even our true joy. Aber dennoch ist das nicht unsere wahre Freude. Amen. Amen. That he revealed the Lord's plan and his purpose for us. Und dass er uns die Pläne des Herrn offenbart. Our true joy unsere wahre is Freude Christ himself. Ist Christus selbst. Amen. Amen. Amen. We have him. Wir haben ihn. And he have us. Er hat uns. That is our true joy. Das ist unsere wahre Freude. And that is what we are satisfied with. Und damit sind wir zufrieden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. You see, know the difference between the old and the new. Kenn den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen. Amen. Amen. The old joy. Die alte Freude. The old love. Die alte Liebe. The old Holy Spirit. Der alte Heilige Geist. The old Comforter. Der alte Tröster. The old Helper. Der alte Helfer. Amen. Amen. The old Helper. A wife as a helper is the old helper. Amen. Im Alten Testament war die Frau der Helfer. Amen. Amen. Now we have the Holy Spirit aber jetzt, as our helper. Im neuen Bündnis ist der Heilige Geist unser Helfer. You don't need to marry before you have a helper. Du musst dich erst heiraten, bevor du einen Helfer Amen. Hast. Amen. If you have Jesus, you Wenn du have Jesus a helper. Hast, hast du einen Helfer. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Know the difference between the Kennen old and the new. Zwischen dem alten Bündnis und dem neuen Bündnis in Amen. Christus. Amen. Praise Jesus. Amen. So we stop there. In Jesus' name. Amen. Amen. We continue.